Menschenkinder. Menschenkinder, was Gott selbst die Taufe heißt. Merkt und hört, ihr Menschenkinder, merkt und hört, ihr Menschenkinder, merkt und hört. Merkt und hört, ihr Menschenkinder, merkt und hört. Merkt und hört, ihr Menschenkinder, was Gott selbst die Taufe heißt. Merkt und hört, ihr Menschenkinder, was Gott selbst die Taufe heißt. Was Gott selbst die Taufe heißt. Merkt und hört, ihr Menschenkinder, was Gott selbst, Gott selbst. Was Gott selbst die Taufe heißt, merkt und hört, ihr Menschenkinder, ihr Menschenkinder. Was Gott selbst die Taufe heißt. Es muss zwar hier Wasser sein, doch schlecht Wasser nicht allein. Es muss zwar hier Wasser sein, doch schlecht Wasser nicht allein. Gottes Wort und Gottes Geist, Gottes Wort und Gottes Geist, tauft und reinige die Sünde, tauft und reinige die Sünde. Gottes Wort und Gottes Geist, tauft und reinige die Sünde. Gottes Wort und Gottes Geist, Gottes Wort und Gottes Geist, tauft und reiniget die Sünde. Merkt und hört, ihr Menschenkinder, was Gott selbst die Taufe heißt. Merkt und hört, ihr Menschenkinder, merkt und hört, ihr Menschenkinder, merkt und hört. Merkt und hört, ihr Menschenkinder, merkt und hört. Merkt und hört, ihr Menschenkinder, was Gott selbst die Taufe heißt. Merkt und hört, ihr Menschenkinder, was Gott selbst die Taufe heißt. Was Gott selbst die Taufe heißt. Merkt und hört, ihr Menschenkinder, was Gott selbst, Gott selbst. Was Gott selbst die Taufe heißt. Merkt und hört, ihr Menschenkinder, ihr Menschenkinder, was Gott selbst die Taufe heißt.